AD-Radio wissen. Hielscher oder Hase? Und wir wissen ja alle, reich werden ist ganz schnell gemacht. Ne? Vor allem, weil es ja das Internet gibt. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt zum Beispiel die Seite dsdomination.com. Da wird man ratzfatz reich. Und wir wollen über dieses Businessmodell, das da vorgeschlagen wird, sprechen an dieser Stelle. Wenn man da mitmacht, dann bam, ist man eben reich. Auf der Seite werden sogenannte Amazon eBay Arbitrage Geschäftsmodelle erklärt und verkauft. Und meine Kollegin, die erklärt uns jetzt, was das ist, wie es funktioniert und warum. Wie immer bei solchen bequemen von zu Hause reich werden Geschichten gibt es ja immer einen, der Dumme ist, ne? Genau. Und bei Amazon, eBay, Arbitrage, Geschäften, da müsstest du eine ganz wichtige Fähigkeit haben. Diane, kannst du copy-pasten? Ja. Yep. Okay, dann könntest du da mitmachen, dann hättest du alles, was du brauchst. Denn Amazon eBay Arbitrage funktioniert so, du suchst dir ein Produkt aus, das zum Beispiel bei Amazon gut läuft, wie zum Beispiel diesen formschönen Ripple Rug. Das ist ein Spielzeug für die anspruchsvolle Hauskatze. Guck mal, so sieht der aus. Okay, das ist ein Teppich mit großen und mit kleinen Löchern drin. Wow. Genau, mit diesem kann die Katze spielen und die lässt dann hoffentlich deine Möbel in Ruhe. Ist der Topseller bei Amazon und kostet dort $39,99. Und was du jetzt machst, du denkst dir einen total beknackten Verkäufernamen auf, zum Beispiel A Faraway Galaxy oder so. Dann copy und pastest du das komplette Amazon-Angebot von diesem Ripple Rug samt Fotos, Artikelbeschreibung und so weiter in ein eBay-Verkaufsformular. Und dann bietest du den gleichen Ripple Rug bei eBay für $49,51 an. Das heißt, du machst bei jedem Verkauf knapp $10 Gewinn. Amazon eBay Arbitrage bedeutet also, dass du die Tatsache ausnutzt, dass Kunden die Preise auf eBay nicht mit denen von Amazon vergleichen. Und diesen Preisunterschied, den sagst du halt als Gewinn ein. Okay, das ergibt Sinn, das verstehe ich. Aber ich muss ja dann all diese Ripple Rugs bestellen und dann ist mein ganzes Zimmer voller Ripple Rugs und dann muss ich die ganze Zeit Pakete packen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, das musst du nicht. Also du kaufst bei Amazon, deklarierst das Ganze immer als Geschenk und schon wird sozusagen direkt an die Adresse des Kunden geliefert. Das heißt, diese knapp $10 sind wirklich der Gewinn, die dir bleiben, halt abzüglich möglicher PayPal-Gebühren. Und wenn du jetzt überlegst, dass Faraway Galaxy über 11.000 Produkte bei eBay gelistet hat, dann kommt da ein guter Haufen Lousy Pennies zusammen. Und um dieses Ganze jetzt sozusagen stromlinienförmig zu verwalten, dann nutzt Faraway Galaxy Software, wie zum Beispiel von so, ja, also von so eBay, Amazon Arbitrage Seiten, wie zum Beispiel dsdomination.com. Also die boomen gerade wie die Sau. Und diese Seiten machen mir das Copy und Paste noch einfacher dann. Genau, wenn du da Mitglied bist, dann kannst du eine speziell designte Software nutzen. Die kümmert sich auch um die Kundenkommunikation. Die hilft dir, die Produkte zu identifizieren, die bei Amazon super laufen. Und um diesen Service nutzen zu kommen, musst du dann sozusagen da Mitglied werden. Und das haben laut einem Bericht von Entrepreneur.com schon 140.000 Leute getan, nur bei dieser einen Seite. Und Entrepreneur.com ist auch das Magazin, das diese ganze Ripple Rug-Geschichte, die ich hier gerade erzähle, recherchiert hat. Wow, klingt genial, tatsächlich. Gemütlich zu Hause mit einem Kaffee im Schlüpper kann man da reich werden. Aber was macht A Faraway Galaxy, wenn der Kunde diesen Ripple Rug jetzt zurückschicken will? Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo jemand anders der Dumme ist. In diesem Fall gibt es nämlich sogar zwei Dumme. Und zwar einmal den Kunden, denn der hat leider wahrscheinlich die Geschäftsbedingungen von A Faraway Galaxy nicht gelesen. Sonst hätte er nämlich gesehen, dass A Faraway Galaxy 20% Rücksendegebühr verlangt. Ah, okay, schon mal fies. Genau, und A Faraway Galaxy geht jetzt einfach hin, holt sich als Amazon Prime-Kunde ein freies Rücksendeticket und schickt den benutzten Ripple Rug, der natürlich voller Katzenhaare ist, wieder zurück. Und jetzt kommen wir zum zweiten Dummen, und zwar dem Typen, der eigentlich die Ripple Rugs verkauft. Ja, der ist sauer wahrscheinlich. Genau. Und in diesem Fall ist das halt ein Typ, der lustigerweise Fred Ruckel heißt. Und Fred Ruckel, der schreibt halt oder sagt halt bei Entrepreneur.com, dass er durch solche Aktionen seit September 2015 knapp $8.000 verloren hat. Und außerdem sagt er halt, seine Marke werde halt beschädigt, weil die Kunden halt sauer sind, ne? Weil die Kunden sauer über die Rücksendegebühr sind, oder wie? Genau. Und die anderen sind sauer, weil sie beim Preis möglicherweise über die Ohren gehauen sind, weil die gemerkt haben, oh, da ist er ja auf einmal viel, viel teurer, ne? Kann Fred Ruckel da nichts gegen tun und all die ganzen vielen anderen Menschen, deren Produkte da irgendwie verscherbelt werden? Es ist halt komplett legal. Du kannst nichts dagegen machen. Und Ruckel hat sich aber deswegen jetzt mit anderen so eBay Amazon-Arbitrage-Gegnern zusammengetan und da ist noch so ein anderer Typ, der heißt Eric Wildermuth und der verkauft was total Skurriles, so Kinderhüte, die heißen Snuggleheads. Und der hat jetzt was total Witziges gemacht. Der hat jetzt bei seinem eBay-Arbitrager für $27 sein eigenes Produkt gekauft. Und dann ist er ganz schnell zu Amazon gegangen, hat den Preis auf $199 geändert. Und weil das ja so eine automatische Software ist, führt das halt dazu, dass der Typ quasi bei jedem Verkauf $172 Verlust macht. Oder er muss es halt quasi komplett einstellen, den Verkauf canceln, was wiederum seinen Namen beschädigt. Und der Typ hat jetzt gesagt so, kannst du nicht damit aufhören, du schädigst mein Geschäft. Also das ist halt die einzige Möglichkeit, wie Verkäufer dagegen vorgehen können. Früher hat man gesagt, die verrücktesten Geschichten schreibt das Leben. Jetzt heißt es, die verrücktesten Geschichten schreibt das Internet. Total. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?